Ich heiße Therese Weisinger und bin Lehrerin in Reiskirchen. Das eigentliche Dorf Reiskirchen besteht nur aus Kirche, Schulhaus und wenigen Bauerngehöften. Doch gehören zahlreiche der umliegenden, weit verstreuten Einzelhöfe dazu, sodass die Klassen recht groß sind. Außer mir unterrichtet an der Schule noch der Schulleiter Herr Eginhard Wotturba. An einem Oktobertag des vorigen Jahres gab ich Naturkundeunterricht. Ich hatte den Kindern von den Zugvögeln erzählen wollen, wozu Beobachtungen, die wir während der vergangenen Wochen im Freien gemacht hatten, der Anlass waren. Doch lenkten mich große Scharen von Krähen, die man durch das Fenster hindurch auf den Feldern sah, von meinem eigentlichen Thema ab. Das ist keine besonders weite Ablenkung und ich will auch nicht behaupten, dass es mehr als ein Zufall gewesen sei. Immerhin war der Zufall bemerkenswert, denn mit ihm begannen die seltsamen Erlebnisse, die mich nicht nur in den nächsten Wochen beschäftigten, sondern mein ganzes Leben lang beschäftigen werden. Ich bemerkte, während ich über die Klugheit der Rabenvögel sprach, eine ungewöhnliche Unruhe in einer Ecke der Klasse. Was habt ihr da hinten? Wolltest du was, Ilse? Nein. Aber? Fräulein, die Elisabeth sagt, es gäbe welche, die sprechen können. Was für welche? Krähen. Krähen, die sprechen können? Ja, das kann sein. Krähen sind so klug, dass sie in der Gefangenschaft hin und wieder ein paar Worte sprechen lernen. Besonders klug sind die Raben. Die sind viel größer als die Krähen, aber bei uns gibt es keine. Sagtest du was, Elisabeth? Warum antwortest du nicht? Nein, ich habe nichts gesagt. Doch. Sie hat gesagt, bei uns gäbe es Raben, die könnten sprechen wie die Menschen. So ein Unsinn. Nein, das gibt es nicht. Hast du das wirklich gesagt, Elisabeth? Hast es dir nur ausgedacht, nicht wahr? Nein. Hast du sie etwa gesehen, solche Raben, und sprechen hören? Ja. Still. Erzähl, wie sie aussehen, Elisabeth. Schwarz und groß. Wie groß? Ganz groß. So groß wie Sie, Fräulein. Nein, noch ein bisschen größer. Still! Und wo hast du sie gesehen? Es ist wahr. Aber Elisabeth, was hast du? So, ihr anderen. 12 Uhr, Schluss für heute. Elisabeth, du wartest noch einen Augenblick. Ja, Fräulein. Warum hast du geweint, Elisabeth? Weil ich es gesagt habe. Ja, Elisabeth, es ist wirklich nicht schön, wenn du so lügst. Ich habe nicht gelogen. Was werden dein Vater und deine Mutter sagen, wenn ich es ihnen erzähle? Erzählen Sie nichts, Fräulein. Sie haben es mir verboten. Was verboten? Dass ich was von dem Raben sage. Hast du die Geschichte schon öfter erzählt? Noch nie. Ja, warum verbieten Sie es denn? Ich habe es erzählt und habe Angst, Fräulein. Also sag, was ist mit dem Raben? Abends, nach dem Engel des Herrn, kommt er zu uns in die Stube. Er kommt in die Stube? Aber Elisabeth, wo kommt er her? Ich weiß nicht. Ich glaube, aus dem Wald. Und wer macht ihm die Türe auf? Niemand. Er macht sie selbst auf. Er kommt also in die Stube und dann spricht er wie? Ja. Was spricht er? Ich weiß nicht. Hast du keine Angst vor ihm? Nein. Ich habe ihn lieb. So, du hast ihn lieb. Darf ich jetzt gehen, Fräulein? Natürlich, Elisabeth. Sagen Sie nicht zu Hause. Bestimmt nicht. Dankeschön, Fräulein. Auf Wiedersehen, Elisabeth. Fantasievolle Kinder sind schwierig, weil sie zur Lüge neigen. Fantasie ist etwas sehr Schönes, aber gibt man nicht auf sie Acht, so führt sie bei einem schwachen Charakter zur Verlogenheit.

Suchen Sie die Telefonnummer. Wie war das doch? Er war mit seiner Frau im Auto gefahren. Was ist das dort vorne auf der Straße? Ein Kreisel? Ein meterhoher Kreisel? Das Ding geht aufs Auto zu. Wo ist das geblieben? Warte. Schau her, Elfriede, was hier vorm Kühler liegt. Eine Feder. Das muss ein riesiger Vogel gewesen sein. War das nun der Kreisel? Die Feder hat aufrecht auf dem Kiel gestanden und sich gedreht. Was für ein Luftwirbel hat sie bewegt? Mir kommt das völlig windstill vor. Aber sag, was das für ein Vogel ist. Ein Strauß. Nein, das ist keine Straußenfeder. Schwarzer Schwan. Ein Riesenrabe, würde ich sagen. Ein Vogel mit solchen Federn gibt es nicht. Wahrscheinlich ist es eine künstliche Feder. Nein, die ist nicht künstlich. Merkwürdig. Ein bisschen unheimlich. Ich habe das Gefühl, es stünde jemand hinter uns. Was? Ein riesiger schwarzer Vogel. Er könnte mich packen und forttragen. Steht niemand hinter uns. Die Feder nehmen wir mit. Muss das sein? Sowas lässt man nicht liegen. Komm, lass uns weiterfahren. Einen Augenblick. Ich will mir lieber notieren, wo wir sie gefunden haben. Bundesstraße 299 bei Kilometer... Da ist ein Stein. 16. 16. Und sonst? Felder, Wald nicht weit von der Straße, Platan am Wegrand. Kein Gehöft zu sehen. Vielleicht bringt uns das schwarze Ding Unglück. Es könnte auch Glück bringen. Wahrscheinlich keins von beiden. Acht. Hier bei Dr. Schlefing. Hier Reinicke. Guten Tag, Frau Schlefing. Guten Tag, Herr Reinicke. Eine Frage, Frau Schlefing. Ihr Mann hatte mir neulich von einer Vogelfeder erzählt. Einer riesigen schwarzen Feder, die Sie auf der Straße gefunden haben. Ja, gewiss. Das war ein bisschen sonderbar. Die Feder hängt als Wandschmuck hier im Zimmer. Einen Augenblick, ja? Was ist denn, Frau Schlefing? Das ist aber merkwürdig. Vor einer Minute hing sie noch da. Ist sie heruntergefallen? Nein, nein, es hängt etwas anderes an der Stelle. Was denn? Ein Platanenzweig. Die Blätter sind ganz frisch. Ein Platanenzweig? Es ist Winter. Wie damals, als Sabet in unsere Gegend kam. Alles geht seinen gewohnten Gang. Die Bauern sitzen auf ihren verschneiten Höfen, der Schnee fällt, die Bäume sind kahl. Die Kunde von den schwarzen Gästen ist nicht weit gedrungen. Hin und wieder heißt es, der Teufel sei gesehen worden, aber nur wenige wissen, woher das Gerücht stammt. Unser Bericht ist nirgends erschienen. Mir ist er freilich nicht mehr so wichtig. Mein Leben hat eine glückliche Wendung genommen. Vorerst bleibe ich noch im Schuldienst, ich unterrichte gern und Kinder sind mir lieb. Doch muss ich mir Mühe geben, nicht zu zeigen, dass mir Elisabeth die Liebste ist. Sie macht mir viel Sorgen. Sie ist meistens unaufmerksam und ganz geistesabwesend. Oft in diesen Tagen, wo draußen der Schnee liegt, steht sie mitten während des Unterrichts von ihrem Platz auf und tritt ans Fenster. Ich sehe, wie sie in das neblige Weiß hinausschaut und auf einen Krähenschwarm, der sich irgendwo niedergelassen hat. Ich will das Kind nicht erschrecken und rufe es halblaut an. Elisabeth. Und sie dreht sich um und sieht mich an, wild und traurig, wie nur Tiere blicken.